frisk blot papir foran mere. Der spiegel der verschlossenen Tür. Was suche, nein, was mache ich hier? Bin absolut gedankenleer. Es reicht, dass ich daran denke und all das von damals ist wieder da. Will mich auch heute darin verlieren. Es reicht, dass ich daran denke und die Bilder im Kopf siedeln sich wieder. Ewig die meinen, vielleicht auch die deinen. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Oh, oh, oh. Stunden oder Tage, Wochen oder Jahre, die Erinnerung bleibt. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit, Zeit, Zeit, Zeit, Zeit. Im Geist liegt die Freiheit. Befangenheit sind schwärzer als die Dunkelheit. Verschwommen in der Schattenwelt, Gesicht nach unten geschlagener Held. Kopf hoch, die Brust nach vorne und fang die Momente vergangener Tage. In ihnen liegt Hoffnung, frei jeder Klage. Kopf hoch, die Brust nach vorne. Ängste geschlagen am Boden. Sieh doch, es ging doch noch immer nach oben. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit. Oh, oh, oh. Stunden oder Tage, Wochen oder Jahre, die Erinnerung bleibt. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit, Zeit, Zeit, Zeit, Zeit. Im Geist liegt die Freiheit. Im Geist liegt die Freiheit. Und die liegt fern der Befangenheit und der Spiegel der Wirklichkeit. Unvergessen und vergänglich, lebenslängliche Zeit.